Abschnitt 17 aus Die Pickwickier, Band 1, von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 17. Kapitel. Zu voll von Abenteuern, um sich kurz beschreiben zu lassen. Es gibt keinen Monat im ganzen Jahre, in welchem die Natur ein schöneres Aussehen hat als im Monat August. Der Lenz hat viele Schönheiten und der Mai ist ein heiterer, blumenreicher Monat, aber der Kontrast mit dem Winter ist es, was die Reize dieser Jahreszeit hervorhebt. Der August hat diesen Vorteil nicht. Er erscheint, wenn wir von nichts anderem wissen als von klarem Himmel, grünen Wiesen und süß duftenden Blumen. Wenn die Erinnerung an Schnee und Eis und raue Winde so ganz aus unserem Gedächtnis verschwunden ist, als wären diese Dinge von der Erde verschwunden, und doch welch eine reizende Zeit! Baumgärten und Kornfelder wimmeln von fröhlichsten Arbeitern, die Bäume beugen sich unter ihrem reichen Segen und das gelbe Korn, das die Landschaft vergoldet, schüttelt seine Ähren unter dem leisesten Lüftchen, das darüber hinwogt, als sehnte es sich nach der Sichel wie der Bräutigam nach der Braut. Ein Geist der Sanftmut und des Friedens scheint über der ganzen Erde zu schweben. Selbst der schwere Kornwagen bewegt sich geräuschlos über das Erntefeld und ist nur dem Auge bemerkbar. Während die Kutsche schnell durch die Felder und Baumgärten dahinrollt, welche die Straße durchzieht, bleiben Weiber und Kinder, welche die Frucht in Garben binden oder die zerstreuten Ähren sammeln, gruppenweise stehen und feiern für einen Augenblick. Das sonnverbrannte Gesicht mit einer noch brauneren Hand beschattend, betrachten sie die Reisenden mit neugierigen Augen, indessen ein pausbackiger Knabe, zu klein, um zu arbeiten und zu unartig, um zu Hause gelassen werden zu können, aus seinem Sicherheitskorbe herauskrabbelt, vor Vergnügen schreit und auf den Boden stampft. Der Schnitter hält in seiner Arbeit inne und sieht mit verschlungenen Armen dem Gefährten nach, wenn seine Räder vorübergerollt sind, und die groben Ackergäule werfen einen schläferigen Blick auf die schmucken Kutschenpferde, welcher so deutlich, als es ein Pferdeblick vermag, die Meinung ausdrückt, das ist alles sehr schön anzusehen, aber langsam über ein Ackerfeld hinzugehen, ist im Grunde doch besser als eine heiße Arbeit wie diese auf der staubigen Straße. Ihr werft einen Blick hinter euch, wenn ihr um eine Straßenecke wendet, und die Weiber und Kinder haben ihre Arbeit wieder aufgenommen, der Schnitter bückt sich wieder mit seiner Sichel, die Ackergäule ziehen wieder am Wagen und alles ist wieder in Bewegung. Eine Szene wie diese verfehlte ihre Wirkung auf das empfängliche Gemüt Herrn Pickwicks nicht. Mit dem Entschlusse, den er gefasst beschäftigt, den schändlichen Jingle in seinem wahren Lichte erscheinen zu lassen, mochte er seine betrügerischen Pläne ausspinnen, wo er wollte, saß er anfangs stumm und in Gedanken verloren da, über die Mittel brüten, die ihn zum Ziele führen könnten. Nach und nach lenkte sich seine Aufmerksamkeit mehr und mehr auf die Gegenstände, die ihn umgaben, und zuletzt hatte er von seinem Ausfluge so viel Genuss, als hätte er ihn aus den heitersten Beweggründen von der Welt unternommen. »Ein entzückender Anblick, Sam«, bemerkte Herr Pickwick. »Geht noch über die Schornsteinhüte, Sir«, versetzte Herr Weller an seinen Hut greifend. »Ich glaube, du hast in deinem ganzen Leben beinahe nichts gesehen als Kaminhüte, Ziegelsteine und Mörtel«, sagte Herr Pickwick lächelnd. »Bin nicht immer Hausknecht gewesen, Sir«, entgegnete Herr Weller mit Kopfschütteln. »Ich war einmal Pfarrknecht.« »Wann war das?«, fragte Herr Pickwick. »Als ich zum ersten Male kopfüber in die Welt geworfen wurde, um mich von ihr herumpudeln zu lassen«, antwortete Sam. Zuerst war ich bei einem Kärner, dann bei einem Fuhrmann, dann brachte ich es zum Aushelfer und dann zum Hausknecht. Jetzt bin ich Bedienter bei einem Herrn. Nächste Tage werde ich vielleicht selbst ein Herr werden, mit einer Pfeife im Munde und einem Sommerhaus im Hintergarten. Wer weiß, mich sollte es keinen Augenblick Wunder nehmen. »Du bist ein ganzer Philosoph, Sam«, bemerkte Herr Pickwick. »Es liegt, glaube ich, in der Familie«, versetzte Herr Weller. »Mein Vater ist sehr stark in dieser Richtung. Wenn meine Stiefmutter ihn auszankt, pfeift er. Wenn sie in Wut gerät und seine Pfeife zerbricht, so geht er langsam hinaus und holt sich eine andere. Wenn sie laut aufkreischt und in Ohnmacht fällt, so raucht er ganz gemütlich, bis sie wieder zu sich kommt. Das ist Philosophie, Sir, nicht wahr?« »Auf alle Fälle ein gutes Surrogat dafür«, versetzte Herr Pickwick lachend. »Es muss dir im Laufe deines Lebens oft gut zustatten gekommen sein, Sam.« »Zustatten bekommen, Sir«, rief Sam, »da haben Sie ganz recht. Ich ging also vom Kärner fort, und ehe ich zum Fuhrmann kam, hatte ich 14 Tage lang freie Wohnung.« »Freie Wohnung?« fragte Herr Pickwick. »Ja, die drei Bögen der Waterloo-Brücke, eine hübsche Schlafstätte, nur 10 Minuten von allen städtischen Gebäuden. Freilich, eins war daran auszusetzen, Ihre Lage ist etwas zu luftig. Ich sah seltsame Dinge dort.« »Ah, das glaube ich«, versetzte Herr Pickwick mit einer Miene, die großes Interesse verriet. »Dinge, Sir«, fuhr Herr Weller fort, »welche Ihr liebevolles Herz durchdringen und auf der anderen Seite wieder herauskommen. Ich fand hier nicht die regulären Vagabunden. Glauben Sie mir, die wissen was Besseres als das. Junge Bettler und Bettlerinnen, welche es noch nicht weit in ihrer Profession gebracht haben, schlagen dort bisweilen ihr Quartier auf, aber gewöhnlich sind es die ausgehungerten, heimatlosen Geschöpfe, welche sich in den feuchten Winkeln jener einsamen Plätze niederkauern. Arme Geschöpfe, die den Zwei-Pfennig-Strick nicht auftreiben können.« »Was ist denn das, Sam, der Zwei-Pfennig-Strick?« fragte Herr Pickwick. »Der Zwei-Pfennig-Strick, Sir«, versetzte Herr Weller, »ist eine wohlfeile Herberge, wo das Bett 2 Pfennig für die Nacht kostet.« »Warum nennt man denn ein Bett einen Strick?« fragte Herr Pickwick. »Gott segne Ihre Unschuld, mein Herr, das tut man nicht«, erwiderte Sam. »Als die Dame und der Herr des Hotels das Geschäft anfingen, pflegten sie die Betten auf den Boden zu machen, aber dies wollte nicht klecken. Anstatt bescheiden einen 2 Pfennig werten Schlaf zu genießen, pflegten die Schlafgänger den halben Tag liegen zu bleiben. Darum haben sie jetzt 2 Stricke, ungefähr 6 Fuß voneinander und 3 Fuß vom Boden. Auf diese werden die Betten gelegt, welche aus Bändern und grober Sackleinwand gemacht sind.« »Nun ja«, sagte Herr Pickwick. »Nun ja«, wiederholte Herr Weller, »der Vorteil springt in die Augen. Um 6 Uhr morgens werden die Stricke an einem Ende abgelöst und sämtliche Schlafgänger fallen herunter. Die Folge ist, dass sie völlig wach, ganz ruhig aufstehen und fortgehen.« »Um Vergebung, Sir«, sagte Sam, seinen Wortschall plötzlich hemmend, »ist dies Bury St. Edmunds?« »Ja, es ist's«, erwiderte Herr Pickwick. Die Kutsche rasselte durch die wohlgepflasterten Straßen eines hübschen Städtchens von wohlhabendem und reinlichem Aussehen und hielt vor einem großen Gasthof in einer breiten, offenen Straße, beinahe gerade der alten Abtei gegenüber. »Und dies«, sagte Herr Pickwick, »emporschauend, ist der Engel. Wir steigen hier ab, Sam, aber einige Vorsicht ist notwendig. Befiehl ein besonderes Zimmer und nenne meinen Namen nicht. Du verstehst mich?« »Wie ein Orakel, Sir«, versetzte Herr Weller mit einem schlauen Winke, und nachdem er Herrn Pickwicks Mantelsack aus dem hinteren Kasten genommen, in den er in der Eile hineingeworfen worden war, als sie in die Eatons Villa Postkutsche stiegen, verschwand Herr Weller, um seinen Auftrag auszurichten. Augenblicklich wurde ein besonderes Zimmer bestellt und Herr Pickwick ohne Verzug hineingeführt. »Nun ist das Erste, Sam«, sagte Herr Pickwick, »das Erste, was geschehen muss.« »Das Mittagessen, Sir«, unterbrach ihn Herr Weller. »Es ist schon sehr spät.« »Ah, es ist so«, sagte Herr Pickwick auf seine Uhr sehend, »du hast recht, Sam.« »Und wenn ich Ihnen gut zum Rate bin, mein Herr«, fügte Herr Weller hinzu, »so würde ich mich an Ihrer Stelle nach dem Essen zu Bett begeben und erst morgen ans Werk gehen, nachdem ich zuvor recht ausgeschlafen hätte. Nichts ist so erquickend als ein ordentlicher Schlaf, Sir, wie jenes Schenkmädchen sagte, ehe sie das Glas Opium leerte.« »Du magst wohl recht haben, Sam«, versetzte Herr Pickwick, »aber ich muss mich zuerst überzeugen, dass er im Hause ist und nicht so schnell fortgeht.« »Überlassen Sie das mir, Sir«, sagte Sam. »Lassen Sie mich ein hübsches kleines Abendessen bestellen, um unten meine Nachforschungen anzustellen, während es zubereitet wird. In 5 Minuten will ich dem Hausknecht jedes Geheimnis entlockt haben.« »Mache es so«, sagte Herr Pickwick, und Herr Weller entfernte sich alsbald. In einer halben Stunde saß Herr Pickwick vor einem sehr befriedigenden Abendessen, und in 3 Viertelstunden kam Herr Weller mit der Nachricht zurück, Herr Charles Fitzmarshall habe befohlen, man solle ihm sein Zimmer bis auf Weiteres vorbehalten. Er sei ausgegangen, um den Abend in einem benachbarten Privathause zuzubringen, habe dem Hausknecht befohlen, bis zu seiner Zurückkunft aufzubleiben und sei dann mit seinem Bedienten weggegangen. »Kann ich nun morgen mit seinem Bedienten anbinden«, schloss Herr Weller seinen Bericht, »so muss er mir alle Verhältnisse seines Herrn entdecken.« »Wie weißt du das?« fiel Herr Pickwick ein. »Wohin denken Sie, mein Herr? Das ist so der Brauch bei den Bedienten«, erwiderte Herr Weller. »Ach, ich habe nicht daran gedacht«, sagte Herr Pickwick. »Gut, dann können Sie die Sache angreifen, wie es am besten geht, mein Herr, und wir können uns danach richten.« Da es sich zeigte, dass dies die beste Anordnung war, die getroffen werden konnte, so ward der Vorschlag endlich angenommen. Herr Weller zog sich mit der Erlaubnis seines Herrn zurück, um seinen Abend auf seine Weise zuzubringen, und sah sich bald darauf in der Trinkstube von der versammelten Gesellschaft zum Präsidenten erwählt, welchen ehrenvollen Posten er so sehr zur allgemeinen Zufriedenheit ausfüllte, dass das Gelächter und Beifallgeschrei bis in Herrn Pickwicks Zimmer drang und die gewohnte Zeit seiner Ruhe wenigstens um 3 Stunden abkürzte. Früh am folgenden Morgen vertrieb Herr Weller eben die Nachwehen des vorhergehenden Abends durch ein Halb-Penny-Sturzbad. Er hatte nämlich einem jungen Herrn, der im Stalldepartement angestellt war, das genannte Geldstück gegeben, um ihm so lange Wasser über Kopf und Gesicht zu pumpen, bis er vollkommen hergestellt sein würde. Als er einen jungen Burschen in maulbeerfarbener Livree gewahr wurde, der auf einer Bank im Hofe saß, mit einer Miene tiefen Nachsinnens in etwas lesend, was einem Gebetbuche gleichsah, nichtsdestoweniger aber von Zeit zu Zeit einen verstohlenen Blick auf das Individuum unter der Pumpe werfend, als ob er irgendein Interesse an seinem Tun und Lassen nähme. »Du scheinst mir ein seltsamer Kamerad deinem Aussehen nach«, dachte Herr Weller, als seine Augen zum ersten Mal den Blick des Fremden in der maulbeerfarbenen Livree begegneten, der ein breites, schmutziges, hässliches Gesicht, tief eingefallene Augen und einen riesenmäßigen Kopf hatte, von welchem eine Menge schlichtes, schwarzes Haar niederrollte. »Ein seltsamer Kamerad«, dachte Herr Weller, und dies denkend fing er an, sich zu waschen, und dachte nicht mehr an ihn. Immer schielte der Mensch von seinem Gebetbuch nach Sam und von Sam in sein Gebetbuch, als ob er eine Unterhaltung anzuknüpfen wünschte. Endlich fragte Sam, um ihm eine Gelegenheit dazu zu geben, mit einem vertraulichen Kopfnicken, »Wie befinden Sie sich, Herr Haushofmeister?« »Gottlob, gut, ziemlich gut, mein Herr«, antwortete der Mensch mit bedächtiger Langsamkeit und machte das Buch zu. »Ich hoffe, bei Ihnen findet das Gleiche statt, mein Herr.« Nun, wenn ich weniger Ähnlichkeit mit einer wandelnden Brandweinflasche in mir fühlen würde, so wäre ich diesen Morgen ganz wohlauf, antwortete Sam. Logieren Sie in diesem Hause? Der Maulbeerfarbene bejahte. »Warum haben Sie denn gestern Nacht nicht mitgehalten?« fragte Sam, sein Gesicht mit dem Handtuch reibend. »Sie mögen mir ein lustiger Bruder sein. Sieht so gesellig aus wie eine lebende Forelle in einem Weidenkorbe«, setzte Herr Weller leise hinzu. »Ich war gestern Abend mit meinem Herrn auswärts«, erwiderte der Fremde. »Wie nennt er sich?« fragte Herr Weller, dem eine plötzliche Aufregung noch mehr Blut ins Gesicht trieb, als er bereits durch die Reibung mit dem Handtuch hervorgerufen hatte. »Fitzmarshall«, antwortete der Maulbeerfarbene. »Geben Sie mir die Hand«, sagte Herr Weller näher tretend, »ich möchte gern mit Ihnen bekannt werden. Ihr Gesicht gefällt mir, alter Kamerad.« »Nun, das ist höchst seltsam«, bemerkte der Maulbeerfarbene mit großer Einfalt. »Sie gefielen mir so sehr, dass ich vom ersten Augenblicke an, da ich Sie unter der Pumpe sah, mit Ihnen zu sprechen wünschte.« »In der Tat? Auf mein Wort. Nun, ist das nicht kurios?« »Sehr sonderbar«, sagte Sam sich im Innern über die Gefügigkeit des Fremden glückwünschend. »Wie nennen Sie sich, mein Erzvater?« »Hiob. Und das ist erst ein wackerer Name, der einzige meines Wissens, der nicht verketzert worden ist. Wie heißen Sie weiter?« »Trotter«, antwortete der Fremde. »Und Sie?« Sam dachte an die von seinem Herrn anempfohlene Behutsamkeit und antwortete, »Mein Name ist Walker und mein Herr heißt Wilkins. Wollen Sie ein Morgentränkchen mit mir nehmen, Herr Trotter?« Herr Trotter ging in den annehmlichen Vorschlag ein, steckte sein Buch in die Rocktasche und begleitete Herrn Weller in die Trinkstube, wo sie bald mit der Untersuchung einer aufheiternden Mischung beschäftigt waren, die sich in einem zinnernen Gefäß befand und aus einer gewissen Quantität Wacholderbranntwein und Nelkenessenz zusammengesetzt war. »Und was haben Sie für einen Platz?« fragte Sam, als er das Glas seines Gefährten zum zweiten Male füllte. »Einen schlechten«, antwortete Hiob mit den Lippen schmatzend, »einen sehr schlechten.« »Das ist doch nicht Ihr Ernst?« fragte Sam. »Mein vollkommener Ernst. Das Schlimmste ist, mein Herr will heiraten.« »Ach nein!« »Ja, und noch schlimmer ist, er will eine unermesslich reiche Erbin aus einer Kostschule entführen.« »Ein Teufelskerl, das«, äußerte Sam, seines Gefährten Glas wieder füllend, »ist vermutlich eine Kostschule in der Stadt, nicht wahr?« Obgleich diese Frage scheinbar in unbefangenstem Tone von der Welt vorgebracht wurde, so deutete doch Hiob Trotter durch Gebärden umständlich genug an, dass er die Absicht seines neuen Freundes merkte. Er leerte sein Glas, sah seinen Gefährten geheimnisvoll an, winkte mit seinen beiden Äuglein, zuerst mit dem rechten, dann mit dem linken, und machte endlich eine Bewegung mit dem Arme, als ob er in Gedanken pumpte, um dadurch anzuzeigen, dass er, Herr Trotter, sich als einen Brunnen betrachte, welcher von Herrn Samuel Weller ausgepumpt werden sollte. »Nein, nein«, sagte endlich Herr Trotter, »das darf nicht jedermann wissen. Das ist ein Geheimnis, ein großes Geheimnis, Herr Walker.« Während der Maulbeerfarbene also sprach, stürzte er sein Glas um, seinen Gefährten auf diese Weise daran erinnernd, dass er nunmehr nichts mehr hätte, um seinen Durst zu löschen. Sam verstand den Wink, und weil er die Zartheit fühlte, mit der er gegeben worden, ließ er das zinnerne Gefäß wieder füllen, worüber die kleinen Äuglein des Maulbeerfarbenen vor Freude glänzten. »Und so ist's also ein Geheimnis«, sagte Sam. »Ich vermute fast, es ist sowas«, erwiderte der Maulbeerfarbene, sein Tränkchen mit freundlichem Gesichte schlurfend. »Vermutlich ist Ihr Herr reich?« fragte Sam. Herr Trotter lächelte und das Glas in der linken haltend, klopfte er mit der rechten viermal auf die Tasche seiner maulbeerfarbenen, unaussprechlichen, als wollte er damit andeuten, dass sein Herr auch dies tun könnte, ohne irgendjemand durch Geldklingen in Unruhe zu versetzen. »Ah«, sagte Sam, »ist das der Handel?« Der Maulbeerfarbene nickte bejahend. »Gut, aber denken Sie nicht, alter Sünder«, fing nun Herr Weller an, »dass Sie da ein köstlicher Schurke sind, wenn Sie Ihren Herrn die junge Dame entführen lassen?« »Ich weiß es«, sagte Hiob Trotter seufzend und einen Blick tiefer Zerknirschung auf seinen Gefährten werfend. »Ich weiß es, und das ist gerade ein nagender Wurm in meinem Innern. Aber was soll ich tun?« »Tun?« fragte Sam. »Die Sache der Vorsteherin melden und ihren Herrn verlassen.« »Würde sie mir glauben«, erwiderte Hiob Trotter, »die junge Dame gilt für die Unschuld und Besonnenheit selbst. Sie würde es leugnen und mein Herr auch. Wer würde mir glauben? Ich würde meine Stelle verlieren und wegen Verrats oder so etwas verklagt werden. Das ist alles, was ich dadurch gewinne.« »Es ist etwas dran«, sagte Sam nachdenklich, »es ist etwas dran. Wenn ich einen respektablen Herrn wüsste, der die Sache auf sich nehme«, fuhr Herr Trotter fort, »so würde ich einige Hoffnung hegen, die Entführung zu hintertreiben. Aber das ist gerade der schwierige Punkt, Herr Walker, das ist gerade. Ich kenne keinen Herrn hier und dann, wenn ich es auch einem sagte, würde er mir die Geschichte glauben?« »Kommen Sie mit«, sagte Sam plötzlich aufspringend und den Maulbeerfarbenen am Arm nehmend. »Mein Herr ist der Mann, den Sie suchen.« Und nach einem kurzen Widerstand von Seiten Hiob Trotters führte Sam seinen neu gefundenen Freund in Herrn Pickwicks Zimmer und stellte ihn seinem Herrn vor, wobei er das Zwiegespräch kurz wiederholte, das sie soeben gehabt hatten. »Es tut mir sehr leid um meinen Herrn«, sagte Hiob Trotter, ein rosenfarbenes, gewürfeltes Taschentuch von ungefähr 3 Quadratzoll vor die Augen haltend. »Dieses Gefühl macht Ihnen viel Ehre«, versetzte Herr Pickwick, »aber es ist nichtsdestoweniger Ihre Pflicht.« »Ich weiß, es ist meine Pflicht, mein Herr«, versetzte Hiob mit großer Rührung. »Wir sollten alle unsere Pflicht tun, Sir, und ich suche demütig, die meinige zu erfüllen, Sir, aber es ist eine schwere Prüfung, einen Herrn zu verraten, dessen Kleider man trägt und dessen Brot man isst, selbst wenn er ein Schurke ist, Sir.« »Sie sind ein sehr guter Mensch«, bemerkte Herr Pickwick sehr gerührt. »Ein ehrlicher Mensch.« gehen Sie«, fiel Sam ein, welcher Herrn Trotters Tränen in großer Ungeduld mit angesehen hatte. »Geben Sie dieses Wasserhandwerk auf, es führt Sie doch zu nichts.« »Sam«, sagte Herr Pickwick vorwurfsvoll, »ich sehe es sehr ungern, dass du so wenig Achtung vor den Gefühlen dieses jungen Mannes hast.« »Seine Gefühle sind sehr gut, mein Herr«, versetzte Herr Weller, »und weil sie so schön sind und es schade wäre, wenn er sie verlöre, hielte ich es für besser, wenn er sie in seinem Busen behielte, als wenn er sie im heißen Wasser verdampfen lässt, besonders da sie zu nichts führen. Tränen haben noch nie eine Uhr aufgezogen oder eine Dampfmaschine getrieben. Wenn Sie wieder einmal in eine Tabakskneipe gehen, junger Mensch, so stopfen Sie sich die Pfeife mit dieser Betrachtung. Jetzt aber stecken Sie das bisschen rote Baumwolle in die Tasche. Es ist so nicht schön, dass Sie damit herumfuchteln, als wären Sie ein Seiltänzer.« »Mein Bedienter hat recht«, sagte Herr Pickwick, Hiob anredend, wiewohl seine Art, sich auszudrücken, etwas unmanierlich und bisweilen unverständlich ist. »Er hat sehr recht, mein Herr«, sagte Herr Trotter, »ich will mich beherrschen.« »Sehr schön«, versetzte Herr Pickwick, »und wo ist denn die Kostschule?« »Es ist ein großes, altes, backsteinernes Haus, gerade vor der Stadt«, erwiderte Hiob Trotter. Und wann, fragte Herr Pickwick, wann soll der schändliche Plan ausgeführt werden? Wann soll die Entführung stattfinden? Diesen Abend, mein Herr, antwortete Hiob. Diesen Abend, rief Herr Pickwick. Noch diesen Abend, mein Herr, versicherte Hiob Trotter. Das ist's, was mich so sehr beunruhigt. »Es müssen augenblicklich Maßregeln genommen werden«, sagte Herr Pickwick. »Ich will die Dame sogleich sprechen, welche die Kostschule hält.« »Bitte um Verzeihung, mein Herr«, sagte Hiob, »aber es geht nicht auf diese Art.« »Warum nicht?«, fragte Herr Pickwick. »Mein Herr ist ein sehr schlauer Kamerad.« »Das weiß ich«, sagte Herr Pickwick. Und er hat sich bei der guten Dame so angeschwatzt vor Hiob fort, dass sie nichts zu seinem Nachteil glauben würde. Und wenn sie sich auf ihre bloßen Knie niederwerfen und es durch einen Eid bekräftigten, besonders da sie keinen anderen Beweis haben als die Aussagen eines Bedienten, der wegen irgendeines Vergehens, das ihr mein Herr zu nennen, für gut fände, und er würde sicher so sagen, fortgejagt worden sei und nun aus Rache so handle. »Was soll dann geschehen?«, fragte Herr Pickwick. »Nichts kann die alte Dame überzeugen, als wenn wir ihn auf der Tat ertappen«, versetzte Hiob. »Die alten Katzen wollen mit dem Kopf gegen die Wand rennen«, bemerkte Herr Weller in Parenthese. »Aber dieses auf der Tat ertappen, fürchte ich, möchte ziemlich schwer auszuführen sein«, sagte Herr Pickwick. »Ich weiß nicht, mein Herr«, entgegnete Herr Trotter, nachdem er einige Minuten lang nachgedacht hatte. »Ich meine, es sollte sehr leicht gehen.« »Wie?«, fragte Herr Pickwick. »Nun«, wiederholte Herr Trotter, »mein Herr und ich sind mit den beiden Mägden im Einverständnis und werden uns um 10 Uhr in der Küche verstecken. Wenn sich die Familie zur Ruhe begeben haben wird, werden wir aus der Küche und die junge Dame aus ihrem Schlafzimmer hervorkommen. Eine Postchaise wartet auf uns und wir fahren ab.« »Gut«, sagte Herr Pickwick. »Gut, mein Herr, da dachte ich, wenn Sie im Garten hinten warten würden, allein...« »Allein?« wiederholte Herr Pickwick. »Und warum allein?« »Ich finde es sehr natürlich«, versetzte Hiob, »dass es der alten Dame nicht erwünscht sein könnte, wenn eine unangenehme Entdeckung vor mehr Personen gemacht würde, als notwendig dazu gehören. Der jungen Dame ebenso wenig, mein Herr. Bedenken Sie ihre Gefühle.« »Sie haben ganz recht«, sagte Herr Pickwick, »diese Rücksicht ist ein Beweis von großem Zartgefühle. Fahren Sie fort, Sie haben ganz recht.« »Gut, ich dachte, mein Herr, wenn Sie im hinteren Garten allein warteten und ich Sie dann punkt 11:30 Uhr durch die Tür einließe, welche aus dem Hausgang in den Garten führt, so würden Sie gerade im rechten Augenblicke ankommen, um mir die Pläne des schlechten Mannes vereiteln zu helfen, von dem ich unglücklicherweise umgarnt worden bin.« Hier seufzte Herr Trotter tief. »Betrüben Sie sich deswegen nicht«, bemerkte Herr Pickwick, »wenn er einen Gran von dem Zartgefühl hätte, welches Sie auszeichnet, wie untergeordnet auch Ihre Stellung ist, so würde ich noch einige Hoffnung auf ihn setzen.« Hiob Trotter verbeugte sich tief und trotz Herrn Wellers Vorstellungen traten wieder Tränen in seine Augen. »So einen Kameraden habe ich noch nie gesehen«, äußerte Sam. »Gott straf mich, wenn ich nicht glaube, er hat einen Wasserschlauch im Kopfe, der immer gepresst wird.« »Sam«, sagte Herr Pickwick mit großer Strenge, »halte deinen Mund.« »Sehr wohl, Sir«, versetzte Herr Weller. »Der Plan gefällt mir nicht«, sagte Herr Pickwick nach tiefem Nachdenken. »Warum kann ich mich nicht mit den Verwandten der jungen Dame besprechen?« »Weil sie 100 Meilen von hier wohnen, mein Herr«, antwortete Hiob Trotter. »Da ist der Riegel vorgeschoben«, sagte Herr Weller leise vor sich hin. »Dann dieser Garten«, fragte Herr Pickwick weiter, »wie soll ich hineinkommen?« »Die Mauer ist sehr nieder, mein Herr, und Ihr Bedienter kann Ihnen das Bein halten.« Mein Bedienter kann mir das Bein halten, wiederholte Herr Pickwick mechanisch. Sie sind also gewiss an der Türe, von der Sie sagten? Sie können sie nicht verfehlen, mein Herr. Es ist die einzige, die in den Garten führt. Pochen Sie nur daran, wenn Sie den Glockenschlag hören, und ich werde Ihnen augenblicklich öffnen. Der Plan gefällt mir nicht, sagte Herr Pickwick, aber da ich keinen anderen weiß und das ganze Lebensglück der jungen Dame auf dem Spiele steht, so willige ich ein. Ich werde gewiss kommen. Zum zweiten Male also verwickelte Herr Pickwick seine angeborene Herzensgüte in ein Unternehmen, von dem er sich sonst ferne gehalten haben würde. »Wie nennt man das Haus?« fragte Herr Pickwick. »Westgate House, mein Herr. Sie wenden sich ein wenig rechts, wenn Sie ans Ende der Stadt kommen. Es steht allein in geringer Entfernung von der Landstraße und der Name steht auf einer Messingplatte am Tore.« »Ich kenne es«, antwortete Herr Pickwick. »Ich habe es früher schon in Acht genommen, als ich in dieser Stadt war. Sie können sich auf mich verlassen.« Herr Trotter machte eine zweite Verbeugung und wandte sich der Türe zu, als ihm Herr Pickwick eine Guinee in die Hand drückte. »Sie sind ein wackerer Bursche«, sagte Herr Pickwick, »und ich bewundere Ihr gutes Herz. Keinen Dank, vergessen Sie die Stunde nicht. 11 Uhr.« »Haben Sie deswegen keine Sorge, mein Herr«, erwiderte Job Trotter. Mit diesen Worten verließ er das Zimmer und Sam folgte ihm. »Hört«, sagte der Letztere, »das Heulen ist doch nicht so übel. Bei solchen Aspekten würde ich auch tropfen wie eine Dachrinne, wenn's regnet. Wie machen Sie das?« »Das kommt aus dem Herzen, Herr Walker«, erwiderte Hiob feierlich. »Guten Morgen, mein Herr.« »Ihr seid ein rechter Pinsel. Ja, gewiss, doch einerlei. Jetzt haben wir doch alles aus euch herausgebracht«, dachte Herr Weller, als sich Hiob entfernte. Die Gedanken, welche Herrn Trotters Geist durchzogen, können wir nicht genau angeben, weil wir sie nicht wissen. Der Tag neigte sich, der Abend kam und kurz vor 10 Uhr berichtete Sam Weller, Herr Jingle und Herr Hiob seien miteinander ausgegangen, ihre Sachen seien schon gepackt und sie hätten eine Chaise befohlen. Der Anschlag sollte offenbar ausgeführt werden, wie Herr Trotter vorher angegeben. 11:30 Uhr erschien, und es war Zeit für Herrn Pickwick, dass er an sein zartes Geschäft ging. Sam brachte ihm den Überrock, aber er wies das Anerbieten zurück, um beim Übersteigen der Mauer nicht gehindert zu werden, und in Begleitung seines Dieners trat er den Weg an. Es war Vollmond, doch das Gestirn hinter den Wolken. Die Nacht war schön und ohne Regen, aber ungewöhnlich finster. Wege, Hecken, Häuser und Bäume waren in tiefe Schatten gehüllt. Die Luft war heiß und schwül. Am Rande des Horizontes zitterte schwach das sommerliche Wetterleuchten, der einzige Schein, der die dichte Finsternis unterbrach, in die alles gehüllt war. Kein Laut störte die Stille, außer dem entfernten Gebelle eines wachsamen Haushundes. Sie fanden das Haus, lasen die Messingplatte, gingen um die Mauer herum und hielten an demjenigen Teile an, der sie vom Garten trennte. »Sam, du kehrst in den Gasthof zurück, wenn du mir hinübergeholfen hast«, sagte Herr Pickwick. »Sehr wohl, mein Herr. Und bleibst auf, bis ich zurückkomme. Halte mir das Bein, und wenn ich sage über, so hebst du mich sachte in die Höhe.« »Ganz recht, mein Herr.« Nachdem diese Präliminarien festgesetzt waren, kletterte Herr Pickwick auf die Mauer hinauf und gab das Signal über, welchem dann buchstäblich gehorcht wurde. Ob sein Körper einigen Anteil an der Schnellkraft seines Geistes oder ob Herr Weller von sachte in die Höhe heben etwas gröbere Begriffe hatte als Herr Pickwick, die unmittelbare Folge seines Beistandes war diejenige, dass der unsterbliche Gentleman völlig über die Mauer in das unten liegende Gartenbeet geworfen wurde, wo er 3 Stachelbeerbüsche und einen Rosenstock zu Boden drückte und in seiner vollen Länge niederstürzte. »Sie haben sich doch nicht verletzt, Sir?« flüsterte Sam ziemlich laut, sobald er sich von der Bestürzung über das geheimnisvolle Verschwinden seines Herrn etwas erholt hatte. »Ich habe mich nicht verletzt, Sam, gewiss nicht«, antwortete Herr Pickwick von der anderen Seite der Mauer. »Ich denke vielmehr, du hast mich verletzt.« »Ich hoffe nicht, mein Herr«, sagte Sam. »Mache dir keine Sorgen darüber«, versetzte Herr Pickwick aufstehend. »Es sind nur ein paar Schrammen. Geh jetzt, man könnte uns sonst hören.« »Guten Abend, Sir.« »Guten Abend.« Mit leisen Schritten entfernte sich Sam Weller und ließ Herrn Pickwick allein im Garten. Dann und wann zeigten sich Lichter an den verschiedenen Fenstern des Hauses oder schimmerten von den Treppen herüber, als ob die Bewohner sich zur Ruhe begäben. Herr Pickwick wollte nicht vor der bestimmten Zeit an die Türe treten und versteckte sich einstweilen in eine Mauerecke. Es war eine Lage, welche manchem den Mut benommen haben würde, allein Herr Pickwick fühlte weder Niedergeschlagenheit noch Kleinmut. Er wusste, dass sein Zweck in der Hauptsache ein guter war und setzte ein unbeschränktes Vertrauen in den hochherzigen Hiob. Seine Lage war zwar misslich, um nicht zu sagen traurig, aber ein kontemplativer Geist kann sich immer mit Nachdenken beschäftigen. Herr Pickwick meditierte sich in einen Schlummer hinein, aus dem er durch die Glockenschläge der benachbarten Kirche erweckt wurde. Es schlug 11:30. »Es ist Zeit«, dachte Herr Pickwick leise näher tretend. Er sah am Hause hinauf. Die Lichter waren verschwunden und die Läden verschlossen. Alles im Bett, ohne Zweifel. Er ging auf den Zehen der Türe zu und pochte leise. 2 bis 3 Minuten gingen vorüber, ohne dass eine Antwort erfolgte. Er pochte lauter und dann noch lauter. Endlich hörte man Fußtritte auf der Treppe und dann schien das Licht einer Kerze durch das Schlüsselloch. Lange Zeit verging mit Aufschließen und Aufriegeln und sachte ging die Türe auf. Sie öffnete sich nach außen und, wie sie weiter und weiter aufgemacht wurde, zog sich Herr Pickwick mehr und mehr hinter dieselbe zurück. Wie groß war sein Erstaunen, als er bei dem vorsichtigen Blick die Bemerkung machte, dass die Person, welche sie öffnete, nicht Hiob Trotter war, sondern ein Dienstmädchen mit einem Licht in der Hand. Herr Pickwick zog seinen Kopf zurück mit einer Geschwindigkeit, die einem Taschenspieler Ehre gemacht haben würde. »Es muss die Katze gewesen sein, Sarah«, sagte das Mädchen, sich an jemand im Hause wendend. »Pss, pss, pss, zieh, zieh, zieh!« Das Mädchen schloss sachte die Tür und schob den Riegel wieder vor, Herrn Pickwick an der Mauer lassend, an die er sich festgedrückt hatte. »Das ist sehr seltsam«, dachte Herr Pickwick. »Sie sind vermutlich über die gewöhnliche Stunde aufgeblieben. Höchst unglücklicher Zufall, dass Sie gerade diese Nacht vor allen anderen zu einem solchen Zwecke ausersehen haben. Außerordentlich!« Und mit diesen Gedanken zog sich Herr Pickwick behutsam in den Mauerwinkel zurück, in welchem er sich vorher versteckt gehabt hatte, des Augenblickes harren, wo es rätlich sein würde, das Signal zu wiederholen. Er war noch nicht 5 Minuten dort, als ein heller Blitzstrahl die Nacht durchriss und ein lauter Donnerschlag folgte, der mit furchtbarem Getöse in der Ferne verhallte. Dann kam ein zweiter Blitzstrahl, heller als der andere, und ein zweiter Donnerschlag, lauter als der erste, und niederströmte der Regen mit einer Kraft und einer Wut, welche alles mit sich fortrissen. Herr Pickwick wusste es sehr wohl, dass ein Baum ein sehr gefährlicher Nachbar in einem Donnerwetter ist. Er hatte einen Baum zu seiner Rechten, einen Baum zu seiner Linken, einen dritten vor sich und einen vierten hinter sich. Wäre er geblieben, wo er war, so hätte er leicht das Opfer eines Zufalls werden können. Hätte er sich mitten im Garten gezeigt, so wäre er vielleicht von einem Nachtwächter gesehen worden. Ein- oder zweimal suchte er, die Mauern zu übersteigen, aber da er diesmal keine anderen Beine hatte als diejenigen, womit ihn die Natur versehen, so erreichte er durch seine Anstrengungen nur so viel, dass seine Knie und Schienbeine höchst unangenehme Schmarren bekamen und sein ganzer Körper in einen sehr reichlichen Schweiß geriet. »Welch eine furchtbare Lage«, seufzte Herr Pickwick, als er nach dieser Leibesübung seine Stirne abgewischt hatte. Er sah an dem Hause hinauf. Alles war finster. Sie müssten jetzt zu Bette gegangen sein. Er wollte das Signal wieder versuchen. Auf den Zehen schlich er über den nassen Sand und klopfte an die Türe. Er hielt den Atem an und lauschte am Schlüsselloch. Keine Antwort. Sehr seltsam. Er pochte wieder und lauschte abermals. Von innen vernahm er leises Geflüster und dann rief eine Stimme, »Wer ist hier?« »Das ist nicht hier«, dachte Herr Pickwick, sich eilig wieder fest an die Wand stellend. »Es ist ein Weib.« Er hatte kaum Zeit gehabt, diesen Schluss zu ziehen, als ein Fenster über der Treppe aufgerissen wurde und drei oder vier weibliche Stimmen die Frage wiederholten. »Wer ist hier?« Herr Pickwick rührte weder Hand noch Fuß. Es war klar, dass sich das ganze Haus in Aufruhr befand. Darum fasste er den Entschluss zu bleiben, wo er war, bis sich der Lärm gelegt hätte und dann eine übernatürliche Anstrengung zu machen, über die Mauer zu gelangen oder im Versuche umzukommen. Gleich allen Entschlüssen Pickwicks war dies der beste, den er unter diesen Umständen fassen konnte. Aber unglücklicherweise war er auf die Voraussetzung gegründet, sie würden es nicht wagen, die Türe zu öffnen. Wie groß war seine Bestürzung, als er Schloss und Riegel gehen hörte und die Türe sich immer weiter und weiter öffnen sah. Schritt für Schritt zog er sich in die Ecke zurück. Aber er mochte machen, was er wollte. So konnte er nicht verhindern, dass seine Person dem weiteren Vordringen der Türe ein Ziel setzte. »Wer ist hier?« kreischte von der Treppe herüber ein zahlreicher Chor von Stimmen, welche der Jungfer Vorsteherin, den Lehrerinnen, fünf weiblichen Dienstboten und 30 Kostschülerinnen angehörten, alle halb gekleidet und in einem Wald von Haarwickeln. Natürlich sagte Herr Pickwick nicht, wer hier war, und dann ging die Weise des Chors über in ein »Ach Gott, ich bin so erschrocken!« »Köchin«, rief die Dame des Hauses, welche die Vorsicht beobachtet hatte, oben auf der Treppe zu hinterst der ganzen Gruppe stehen zu bleiben, »Köchin, warum geht sie nicht ein paar Schritte in den Garten vor?« »Um Verzeihung, Madame, ich habe keine Lust«, antwortete die Köchin. »Ach Gott, was ist die Köchin für ein dummes Ding«, riefen die 30 Kostschülerinnen. »Köchin«, sagte die Frau des Hauses mit großer Würde, »antworte sie mir nicht mehr, wenn's gefällig ist. Ich beharre darauf, dass sie sogleich im Garten nachsieht.« Hier fing die Köchin zu weinen an und das Stubenmädchen sagte, es wäre eine Schande, eine Teilnahme, für die ihm augenblicklich aufgesagt wurde. »Hört sie, Köchin«, fragte die Dame des Hauses ungeduldig mit dem Fuße stampfend, »hört sie ihre Gebieterin nicht, Köchin?« sagten die drei Lehrerinnen. »Was für ein unverschämtes Ding die Köchin ist«, riefen die 30 Kostschülerinnen. Die unglückliche Köchin, also gedrängt, tat einen oder zwei Schritte vorwärts und ihr Licht so haltend, dass sie überhaupt nirgends etwas sehen konnte, erklärte sie, »es sei nichts da und es müsse der Wind gewesen sein.« Demzufolge sollte eben das Tor geschlossen werden, als eine wissbegierige Kostschülerin, welche zwischen den Angeln durchgespäht hatte, ein furchtbares Geschrei aufschlug, das die Köchin und das Stubenmädchen und alle Verwegeneren im Augenblicke wieder zurückrief. »Was ist's mit Miss Smithers?« fragte die Dame des Hauses, als die vorbesagte Miss Smithers in hysterische Krämpfe von vier Jungfernkraft verfiel. »Mein Gott, liebe Miss Smithers«, sagten die übrigen 29 Kostschülerinnen. »Ach, der Mann hinter der Türe«, kreischte Miss Smithers. Die Dame des Hauses hörte nicht so bald diesen erschrecklichen Ruf, als sie sich in ihr Schlafgemach zurückzog, die Türe doppelt verriegelte und ganz komfortabel in Ohnmacht fiel. Die Kostschülerinnen und Lehrerinnen und die Mägde fielen rückwärts die Treppe hinauf und aufeinander. Und nie ward ein solches Schreien, in Ohnmacht fallen und Händeringen erhört. Mitten unter dem Tumulte tauchte Herr Pickwick aus seinem Verstecke hervor und zeigte sich. »Damen, werte Damen«, sagte Pickwick. »Ach, er nennt uns Werte«, rief die älteste und hässlichste Lehrerin. »Oh, der Elende!« »Meine Damen«, schrie Herr Pickwick, durch das Gefährliche seiner Lage zur Verzweiflung gebracht, »hören Sie mich an, ich bin kein Räuber. Ich wünsche, mit der Dame des Hauses zu sprechen.« »Ach, welch ein fürchterliches Ungeheuer«, rief eine andere Lehrerin. »Er wünscht, Miss Tompkins zu sprechen.« Hier ertönte ein allgemeines Geschrei. »Ziehe jemand die Sturmglocke«, rief ein Dutzend Stimmen. »Tun Sie das nicht! Tun Sie das nicht!« schrie Herr Pickwick. »Sehen Sie mich an! Sehe ich einem Räuber gleich? Meine werten Damen, Sie dürfen mir Hände und Füße binden oder mich in eine Kammer sperren, wenn es Ihnen beliebt. Nur hören Sie, was ich zu sagen habe. Nur hören Sie mich!« »Wie kamen Sie in unseren Garten?« stotterte das Stubenmädchen. »Rufen Sie die Dame des Hauses, und ich will ihr alles erzählen, durchaus alles«, rief Herr Pickwick, seine Lungen aufs Äußerste anstrengend. »Seien Sie ruhig und rufen Sie sie, und Sie sollen alles hören.« Vielleicht war es Herrn Pickwicks Aussehen oder Betragen, vielleicht aber auch die Versuchung, etwas zu hören, das für den Augenblick noch in Geheimnis gehüllt war, eine Versuchung, der ein weibliches Wesen so wenig zu widerstehen vermag, was den vernünftigeren Teil der Hausbewohnerinnen, etliche und vier Individuen, wieder in einen Zustand vergleichsmäßiger Ruhe versetzte. Diese machten den Vorschlag, Herrn Pickwick sollte sich zum Beweise seiner Aufrichtigkeit einem persönlichen Arrest unterwerfen und auf die Einwilligung des betreffenden Herrn aus dem Innern eines Verschlags heraus, in welchem die Tagsschülerinnen ihre Hüte und Butterschnitten aufbewahrten, mit Miss Tompkins Zwiesprache zu halten, ging er alsbald freiwillig in sein Gefängnis, das hinter ihm abgeschlossen wurde. Dies belebte den Mut der anderen, und als Miss Tompkins wieder zu sich und heruntergebracht worden war, begann die Zwiesprache. »Was taten Sie in meinem Garten, Mensch?« fragte Miss Tompkins mit schwacher Stimme. »Ich kam, um Sie in Kenntnis zu setzen, dass eine von Ihren jungen Damen diesen Abend entlaufen wollte«, antwortete Herr Pickwick aus dem Innern des Verschlags. »Entlaufen«, riefen Miss Tompkins, die drei Lehrerinnen, die 30 Kostschülerinnen und die 5 Mägde. »Mit wem?« »Mit Ihrem Freund, Herrn Charles Fitzmarsher.« »Meinem Freund? Ich kenne keine solche Person.« »Gut, mit Herrn Jingle also. Ich habe diesen Namen in meinem Leben nie gehört.« »Dann bin ich betrogen und an der Nase herumgeführt worden«, sagte Herr Pickwick. »Ich bin das Opfer einer Verschwörung geworden, einer gemeinen und niederträchtigen Verschwörung. Schicken Sie in den Engel, Madam, wenn Sie mir nicht glauben. Schicken Sie in den Engel nach Herrn Pickwicks Bedienten. Ich beschwöre Sie, Madam.« »Es muss ein respektabler Mann sein. Er hält einen Bedienten«, sagte Miss Tompkins zu der Schreib- und Rechenlehrerin. »Ich glaube, Miss Tompkins«, versetzte die Schreib- und Rechenlehrerin, »sein Bedienter hält ihn. Ich glaube, es ist ein Wahnsinniger, Miss Tompkins, und der andere sein Wächter.« Sie mögen ganz recht haben, Miss Gwynn, antwortete Miss Tompkins. Lassen Sie zwei von den Mägden nach dem Engel gehen und die übrigen hier bleiben, um uns zu beschützen. So wurden also zwei von den Mägden nach dem Engel gesendet, und drei blieben zurück, um Miss Tompkins zu beschützen, und außer ihnen noch die drei Lehrerinnen und die 30 Kostschülerinnen. Und Herr Pickwick saß im Verschlag unter einem Hügel von Butterschnitten begraben und erwartete die Rückkehr der Gesandtinnen mit aller ihm zu Gebot stehenden Philosophie und Gemütsstärke. Anderthalb Stunden gingen vorüber, ehe sie zurückkehrten, und als sie kamen, erkannte Herr Pickwick außer der von Samuel Weller noch zwei andere Stimmen, deren Laut bekannt an sein Ohr schlug. Aber wem sie angehörten, konnte er sich ums Leben nicht entsinnen. Es folgte eine sehr kurze Rücksprache. Die Türe wurde geöffnet. Herr Pickwick schlüpfte aus dem Verschlag und sah die ganze Einwohnerschaft von Westgate House, Herrn Samuel Weller und den alten Wardle und dessen zukünftigen Schwiegersohn, Herrn Trundle, vor sich. »Mein teurer Freund«, sagt Herr Pickwick schnell vortretend und Herrn Wardles Hand ergreifend, »mein teurer Freund, ich bitte Sie um Himmels Willen, erklären Sie dieser Dame die unglückliche und furchtbare Lage, in die ich versetzt bin. Sie müssen es von meinem Diener gehört haben. Sagen Sie jedenfalls, mein teurer Freund, dass ich weder ein Räuber noch ein Wahnsinniger bin.« »Ich habe es gesagt, mein teurer Freund, ich habe es bereits gesagt«, erwiderte Herr Wardle die Rechte seines Freundes schüttelnd, während Herr Trundle dasselbe mit seiner Linken tat. Und wer dies sagt oder gesagt hatte, fiel Herr Weller ein, indem er einige Schritte vorwärts tat, sagt, was nicht wahr ist, sondern fern davon, im Gegenteil, gerade umgekehrt. Und wenn hier im Bereiche dieses Hauses Männer sind, die das gesagt haben, so werde ich mich sehr glücklich schätzen, Ihnen hier in diesem Zimmer sehr überzeugende Beweise davon zu geben, dass Sie sich geirrt haben, sobald die sehr achtungswerten Damen so gütig sein werden, sich zurückzuziehen und besagte Männer alle nacheinander hierher zu bescheiden.« Nachdem er diese Aufforderung mit sehr geläufiger Zunge vorgebracht hatte, schlug Herr Weller mit der geballten Faust heftig in die offene Handfläche und gab Miss Tompkins einen freundlichen Wink. Allein diese war durch seine Voraussetzung, als läge es in den Grenzen der Möglichkeit, dass sich im Bereich ihrer Kostschule für junge Damen irgendein Mann fände, über alle Maßen erschrocken. Herrn Pickwicks Sache war bald abgemacht, da sie nun schon so weit verhandelt worden war. Aber weder auf dem Rückwege mit seinen Freunden noch nachher vor einem knisternden Feuer und dem für ihn so notwendig gewordenen Nachtessen war ein Wort aus ihm herauszubringen. Er schien ganz verdutzt und der Empfindung beraubt. Einmal und nur ein einziges Mal wandte er sich an Herrn Wardle mit der Frage, »Wie kommen Sie hierher?« »Trundle und ich sind eigentlich in der Absicht hier, um eine lustige Jagdpartie zu machen«, antwortete Wardle. »Wir kamen diesen Abend und waren erstaunt, von Ihrem Bedienten zu hören, dass Sie auch hier wären. Doch es freut mich, Sie zu treffen«, sagte der lustige Alte, ihn auf den Rücken klopfend. »Es freut mich, Sie zu treffen. Vor allem werden wir eine lustige Partie haben und Herrn Winkle zugleich Gelegenheit geben, auch sein Glück zu probieren. Nicht wahr, alter Knabe?« Herr Pickwick gab keine Antwort. Er fragte nicht einmal nach seinen Freunden zu Dingley Dell und zog sich bald in sein Schlafzimmer zurück, nachdem er Samuel befohlen hatte, das Licht zu holen, wenn er läuten würde. Die Glocke ertönte zweimal und Herr Weller traf ein. »Sam«, sagte Herr Pickwick unter seiner Decke hervorblickend, »mein Herr«, antwortete Weller. Herr Pickwick schwieg und Herr Weller putzte das Licht. »Sam«, sagte Herr Pickwick wieder, als ob er sich bis zur Verzweiflung anstrenge. »Mein Herr«, antwortete Herr Weller abermals, »wo ist Trotter?« »Hiob, mein Herr?« »Ja, fort, mein Herr. Mit seinem Herrn vermutlich. Freund oder Herr oder was er immer sein mag, er ist fort mit ihm, erwiderte Herr Weller. Das ist ein Pärchen, Sir. Jingle vermutete wahrscheinlich meine Absicht und schickte seinen Bedienten mit dieser Geschichte hinter dich, sagte Herr Pickwick halb erstickend. So ist's, Sir, versetzte Herr Weller. Es war natürlich alles erlogen. Alles, Sir, antwortete Herr Weller, der Spitzbube hat uns pfiffig hinters Licht geführt. Nun, ich denke, das nächste Mal entwischt er uns nicht wieder so leicht, Sam, sagte Herr Pickwick. Meine es auch, Sir. Wann und wo ich auch diesen Jingle wieder antreffen mag, fuhr Herr Pickwick fort, indem er sich im Bette aufrichtete und einen schrecklichen Hieb nach seinem Kissen führte, so soll ihm eine persönliche Züchtigung zuteil werden, abgesehen davon, dass ich ihn der Welt in seinem wahren Lichte zeige. Ja, das soll geschehen, oder ich will nicht Pickwick heißen. Und wo ich auch diesen melancholischen Schuft mit seinem schwarzen Haar erwische, sagte Sam, wenn ich ihm nicht einiges wirkliches Wasser in die Augen treibe, so will ich nicht Weller heißen. Gute Nacht, Sir. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 26. März 2025.